in Zusammenhang damit, dass die japanischen Reaktionäre im neuen Jahr ganz böswillig versuchen, die demokratische nationale Bildung der Japan-Koreaner zu vertilgen, gab der Sprecher des Koreanischen Juristenkomitees am 7. Februar eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es, am 26. Januar fällte der japanische Landgerichtshof Osaka ein ungerechtes Urteil, nachdem die Maßnahme der regionalen administrativen Behörde zum Streichen der koreanischen Schule Osaka von der Liste der Schulen für Bildungsunterstützungsgelder gerechtfertigt und die gerechte Anklage der koreanischen Schule dagegen abgewiesen wurde. Das Urteil hat es zum Ziel, durch die Einstellung der Lieferung der Bildungsunterstützungsgelder an die koreanische Schule, den Eltern der Schüler die finanziellen Bürden aufzuerlegen, diese dadurch unter seelischem Druck zu setzen und überdies hinaus die Japan-Koreaner von der DVRK und dem Generalverband der Japan-Koreaner zu trennen. Die koreanischen Schüler in Japan sind die Nachkommen der Koreaner, die in der Vergangenheit vom japanischen Imperialismus zwangsweise nach Japan verschleppt worden waren. Und die Schule, wo sie lernen, ist eine nationale Bildungsinstitution, die mit juristischer Erlaubnis der japanischen Behörde verwaltet wird. Diesmaliges Urteil vom Landgerichtshof Osaka ist ein inhumanes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das auch der Internationalen Menschenrechtskonvention über die Gewährleistung des gleichen Bildungsrechts der Ausländer völlig zuwiderläuft. Die Umtriebe der japanischen Reaktionäre dazu, um jeden Preis die nationale Bildung der Japan-Koreaner auszurotten, erinnern an das schreckliche Verbrechen der bösen japanischen Imperialisten in der Vergangenheit, wo diese von der Vernichtung der koreanischen Nation träumten und die Koreaner sogar ihre Sprache, Schrift und Vor- und Nachnamen berauben wollten. Die unbesonnene Anti-DVRK-Kampagne der japanischen Reaktionäre, die ihre Verbrechen gegen die koreanische Nation in der Vergangenheit beschönigen, statt sich dafür zu entschuldigen und die Entschädigungen zu leisten, sich unvernünftig für die erneute Invasion einsetzen und ihre Umtriebe zur nationalen Diskriminierung sind keinesfalls zu dulden. Die japanischen Reaktionäre sollen mit der ungerechten Diskriminierung der nationalen Bildung der Japan-Koreaner sofort aufhören und volle Verantwortung für alle Folgen davontragen.